Ich wach auf am Nachmittag, der Sodbrand ist enorm. Der Mistbrand war jetzt wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Leben tot. Während ich mich übergib, werde ich mir ferngesteuert. Sofern ein Tag ich überlebe, es wird wieder gefeiert. Weil morgen, ja morgen, fang ich alles Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann, fang ich wieder ein neues Leben an.